Hören 12. Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung In freier Natur. Wir wollen uns heute über ein recht kontrovers diskutiertes Thema unterhalten, nämlich über die Neuansiedlung von Wölfen in unseren Wäldern. Meine Gesprächspartner sind Frau Anke Hoffmann und Herr Matthias Wimmer. Ihnen beiden schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo und guten Tag. Frau Hoffmann, Sie sind seit vielen Jahren begeisterte Hobbyjägerin. Und Sie haben in Niedersachsen ein Jagdrevier gepachtet. Sind Sie da schon Wölfen begegnet? Oh ja, die sind gar nicht mehr zu übersehen. Aber Wölfe sind naturgemäß auch scheu und ziehen sich sofort zurück, sobald ihnen ein Mensch in den Weg kommt. Worin besteht denn das Problem? Naja, zuallererst gibt es ein Problem für die Schafzüchter und Bauern in der Region. Im Jahre 2017 gab es in Niedersachsen bereits 14 Wolfsrudel, 2 Paare und 2 Einzeltiere. Im selben Zeitraum wurden von den Wölfen mehrere hundert Schafe gerissen. Da kann ich nur sagen, dass die Schafherden sehr unzureichend geschützt worden sind. Es ist bereits seit langem bekannt, dass sich bei uns wieder Wölfe ansiedeln. Darauf hätte die Politik längst reagieren müssen, um die Panik und Empörung der Bauern klein zu halten. An welche Maßnahmen denken Sie konkret? Zuallererst an ausreichende finanzielle Unterstützung. Es genügt nicht, den Bauern lediglich den Schaden für ein totes Schaf zu ersetzen. Auch geeignete Schutzmaßnahmen gegen Wölfe wie höhere Zäune und Mauern müssten angemessen finanziell erstattet werden. Im Übrigen verstehe ich aber diesen ganzen Hype nicht. Nur weil ein paar Schafe gerissen wurden, ist der Wolf noch lange kein böses Tier, das auch dem Menschen gefährlich wird. Lässt sich das so pauschal sagen? Immerhin gibt es Berichte, denen zufolge einige Wölfe die Scheu vor dem Menschen verloren haben und sich ihnen nähern, statt wegzulaufen. Da handelt es sich sicher nur um Einzelfälle, bei denen sich der Mensch möglicherweise auch falsch verhalten hat. Nein, ich sehe ein Problem für den Menschen eher darin, dass es zu Paarungen zwischen Wolf und Haushund kommen kann. Die daraus entstehenden Wolfshunde könnten dann in der Tat gefährlich sein, da sie keine natürliche Scheu vor dem Menschen mehr besitzen. Nun malen Sie den Teufel aber an die Wand. Im Ernst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ich denke, wir sollten uns darüber freuen, dass der Wolf nun in die Wälder zurückgekehrt ist und wir damit ein Stück Natur und Wildnis zurückbekommen haben. Und außerdem werden Wölfe durch sogenannte Wolfsbeauftragte von der Landesregierung kontinuierlich beobachtet. Dann kann also gar nichts mehr passieren? Doch. Wir müssen das alles im Auge behalten. Auf keinen Fall sollten wir zu leichtfertig mit diesem Thema umgehen. Aber es besteht eben auch kein Grund zur Panik. Da stimme ich Herrn Wimmer zu. Frau Hoffmann? Herr Wimmer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.